Eis und Mord von Gerhard Herm. Regie Burkhard Ax. Jetzt gehen Sie doch mal vom Gas, Gebert. Wir sind ja so gut wie da. Hübsches Kaff, dieses kleine Städtchen. Jetzt muss ich nur noch zeigen, ob Zeck und Rasko auch eine Reise wert waren. Ein Tagesausflug auf alle Fälle. Zumal für jemanden, der demnächst die Kommissarsprüfung machen will, nicht wahr, Gebert? Auf Ihrem Spezialgebiet gelten die beiden als Supercracks. Hey, und Glück scheinen wir auch zu haben. Wie? Was für Glück? Gucken Sie mal nach hinten. Zu früh gefreut. Das ist kein Feuerwehrauto, sondern ein Rettungswagen. Schade. Wäre auch zu schön gewesen, wenn die extra für uns ein Haus abfackeln würden. Ach, reden Sie doch keinen Scheiß, Gebert. Zeck und Rasko haben mal unter Ihnen gedient, so wie ich jetzt. Nur Zeck. Wie gut ihm das bekommen sein muss, sehen Sie schon daran, dass er mich rangmäßig längst überholt hat. Gibt mir ja richtig Auftrieb. Werden wir erwartet? Ja, bestimmt nicht von der Dame in Grün, da fahren Sie mal rechts ran. Guten Tag, Verkehrskontrolle. Sie wollen nach Kleinstetten? Aber sicher. Zu wem und in welcher Absicht? Also, mein Name ist Gebert. Wir wollen Hauptkommissar Zeck besuchen. Ich bin Kommissar Brockmeier, das ist Kriminalhauptmeister Gebert. Hier, mein Ausweis bitte. Danke, Herr Kommissar. Soll ich Sie anmelden? Nein, nein, danke. Es genügt, wenn Sie uns sagen, wo wir Zeck finden. Geradeaus durch bis zum Marktplatz, Wirtshaus Grüner Baum. Und Sie kontrollieren hier jeden, der rein will? Rein und raus, Herr Kommissar. Im Zweifel sogar den Gemeindevorsteher. Sieht ja richtig nach Belagerungszustand aus. Na, hören Sie mal. 12 Brände in 8 Wochen und der Täter noch immer nicht gefasst? Da ist Kontrolle aber schwer angesagt. Na, da haben Sie natürlich recht. Die Kleinstädtener sind halb verrückt vor Angst. Kann ich verstehen. Was war denn vorhin los? Wann vorhin? Naja, gerade eben, als der Sanka reingeschossen ist. Den Stefan hat's erwischt. Wollte ein abgefackeltes Haus auf Schwelbrand kontrollieren und soll durch den Fußboden gebrochen sein. Lebt aber noch? Zum Glück. Wenn ausgerechnet Stefan hops gegangen wäre, ich glaube, die Leute würden völlig ausrasten. Scheint er ein wichtiger Mann zu sein. Und ob, Herr Kommissar. Wenn Sie jetzt bitte weiterfahren würden, da vorne kommt unser nächster Kunde. Schon unterwegs. Marktplatz haben Sie gesagt, Grüner Baum. Exakt. Na sag mal, wo soll ich jetzt die Getränke wieder hinstellen? Oh, Rasko, schick mal die Fotos vom Tisch, damit Ramona abladen kann. Aha. Büro mit eingebautem Wirtshaus. Hat was. Die Nachteile überwiegen, Herr Brockmeier. Man versäuft jeden Tag seinen doppelten Spesensatz. Na, übertreiben Sie nicht, Herr Zeck. Das ist heute erst Ihr 8. Kännchen Kaffee. Und der wievielte Cognac? Wer so viel raucht wie Sie, Herr Rasko, sollte lieber ab und zu mal lüften. Damit der ganze Dieselgestank reinkommt? Dieselgestank? Draußen ist Frühling. Ich mache jetzt das Fenster auf. Und das bleibt mindestens 10 Minuten offen. Dann machen wir eben so lange Pause. Bei dem Lärm kann da kein Schwein arbeiten. 10 Minuten, Herr Rasko. Keine Sekunde weniger. Tja, meine Herren, so geht es schon seit Wochen. Kleinstetten, ein einziges Heerlager und wir mittendrin. Über 100 Bereitschaftspolizisten, 2 Hundestaffeln, ein Schock Terrorspezialisten, dazu noch Fachleute für allerlei Überwachungstechniken. Sämtliche Wirtshäuser belegt bis unters Dach. Und unser eins soll in dem ganzen Trubel denken. Tief und gründlich nachdenken. Wenn man Sie bei der Kommissarsprüfung fragen sollte, was ein Profiler ist, Herr Gebert, dann sagen Sie einfach, ein denkender Bulle. Was den Umkehrschluss nahelegt, dass alle übrigen Bullen nicht denken. Sagen wir es andersrum. Herr Brockmeier, mein ehemaliger, Ihr derzeitiger Chef, verkörpert ebenfalls den seltenen Typ des denkenden Kriminalbeamten. Danke. Aber das macht ihn noch lange nicht zu einem Spezialisten für die Erstellung von Täterprofilen. Dann erklären Sie mir doch den Unterschied zwischen ihm und Ihnen. Oh ja, das würde mich auch sehr interessieren. Woher macht er das Fenster wieder zu? Na gut. Wonach wir hier suchen, das wissen Sie? Nach einem sogenannten Feuerteufel, der während der vergangenen 8 Wochen 12 Häuser in Brand gesteckt hat. Die letzten 7, als der Ort schon von Polizisten wimmelte. Wo würden Sie diesen Brandstifter suchen? Naja, wenn er sich hier so gut auskennt, dass er eine ganze Polizeiarmee austricksen kann im Ort selbst. Unter den rund 3000 Einwohnern von Kleinstädten? Hm, nur den zwischen 18 und Scheintod. Das sind immer noch fast 500 Leute. Müssen eben alle durch die Mühle gedreht werden. Ist schon so gut wie passiert. Und, Ergebnis? Etwa 10 Vernommene bereiten den Kollegen ziemliche Kopfschmerzen. Wir beide, Raske und ich, vernehmen ja nicht. Wir brüten nur über Protokollen und Tatortuntersuchungen. Wobei am Ende das sogenannte Täterprofil herauskommen soll. Wenn wir es hinkriegen, ist der Mann so gut wie überführt. Bisschen abstrakt das Ganze, oder? Ich meine, der Täter muss doch vor allem heimtückisch sein, gerissen, vielleicht rachsüchtig, möglicherweise auch ein Psychopath. Oder alles zusammen. Ein gerissener, psychopathischer Serientäter. Aber vor allem muss er Spaß am Zündeln haben. Oh, ich hab gesagt, 10 Minuten frische Luft. Die sind noch nicht rum. Haben Sie schon gehört, Herr Zeck? Was? Stefan muss nicht ins Krankenhaus. Der Polizeiarzt sagt, der kann ihn hier versorgen. Na, Gott sei Dank. Fenster auf, Herr Raske. Ich komme wieder. So jung, so hübsch. Und so ein Drachen. Tja, Herr Gebert, wenn Sie sehen wollen, woran wir gerade herumdoktern, dann treten Sie mal näher. Gilt natürlich auch für Sie, Herr Brockmeier. Oh, danke zu gütig. Aber ich fürchte, ein alter Hund lernt keine neuen Tricks mehr. Ich sehe mich mal ein bisschen in der Gegend um. Viel Spaß noch allerseits. Ach, Frau Ramona. Ramona genügt. Ramona, gut. Was gibt's? Sagen Sie, dieser Stefan, um den sich alle so viel Sorge machen, wer ist das eigentlich? Das steht doch in sämtlichen Zeitungen. Stefan Horst, der Held von Kleinstädten. Und was heißt das genau? Was soll das schon heißen? Stefan ist bei der Freiwilligen Feuerwehr und am Brandort immer vorne dran. Er hat sich schon zweimal eine leichte Rauchvergiftung geholt. Alle bewundern ihn. Sie auch? Mhm. Mal mehr, mal weniger. Also im Moment weniger. Verstehe. Und wo, sagten Sie, hat man ihn jetzt hingebracht? In die Erste-Hilfe-Station bei der Kirche. Da stehen 4 Container. Das ist... Wenn Sie hier rausgehen, rechts um die Ecke. In den 3 vordersten Containern sitzen die Bullen und daneben mit dem Roten Kreuz der Polizeiarzt. Vielen Dank, Ramona. Tag. Entschuldigung. Können Sie mir sagen, wo ich... Wo Sie Stefan Horst finden? Ja. Sind Sie von der Presse? Nein, nein, von der Kripo. Und ich dachte, Herr Horst könnte mir vielleicht... Der Arzt hat Stefan ein Sedativ gegeben. Schläft jetzt. Möglicherweise kann ich Ihnen ja weiterhelfen. Ja, das wäre sehr freundlich, Hochwürden. Sie sind wohl von einer Feldpostennummer. Nur ganz alte Weiblein reden mich noch mit Hochwürden an. Ach so, oh, tut mir leid, Hochwürden. Ich meine, Herr Pfarrer. Keine Ursache, Herr Kommissar. Dürfte ich mal einen Blick auf Ihre Uhr werfen? Bitte? Bitte. Ja. Und jetzt! Mächtig, wie? Allerdings! Auf das Geläute unten in der St. Georgskirche weist jeder Fremdenführer hin. Wenn er was taugt! Ich lasse es alle 4 Stunden in Betrieb setzen, damit die Leute ab und zu etwas anderes hören als nur Feuersirenen und Martinshörner. Aha. Zur Beruhigung. Zum Trost. Und zur Mahnung. Verstehe. Womit wir schon 2 wären. Was? 2 was? Die es verstehen. Kommen Sie. Dieser Fahrer macht mich nur verrückt mit seinem Bimmelfimmel. Alle 4 Stunden glaubst du, die Welt geht unter. Lass mal, Raske. Der Mann versucht einfach was zu tun, das er für sinnvoll hält. Sinnvoller wäre es, wenn er uns ein bisschen zur Hand ginge. So ein Fahrer kann seinen Schäflein doch ins Gehirn blicken. Ich dachte, darauf sind Sie spezialisiert, Herr Raske. Sie sollen nicht denken, sondern denken lernen, Herr Kriminalhauptmeister. Pardon, Herr Kriminaloberkommissar, ich gebe mir Mühe. Lassen Sie mal sehen, was bis jetzt bei Ihnen hängen geblieben ist. 3 Profile von 3 erwachsenen Männern, die alle eine, wie haben Sie das ausgedrückt, eine Prädisposition zur Pyromanie haben. Dieser hat mal eine Scheune angezündet, war damals aber noch strafunmündig. Mhm. Dieser hier hat die Sitte des Johannesfeuerspringens wieder eingeführt und veranstaltet auch sonst ganz gerne Partys, bei denen um brennende Holzstöße getanzt würden. Ja, dann gehen wir zur Sache, zur Sache. Der Dritte soll vor Jahren seinen eigenen Stall in Brand gesetzt haben, um die Versicherungssumme zu kassieren. Wer von den dreien missfällt Ihnen am meisten? Der Letzte. Heiße Sanierung ist in ländlichen Gegenden ein beliebter Volkssport. Kommt der Bauer aus dem Versicherungsbüro, fragt sein Freund. Was hast du da drin gemacht? Ich habe mich gegen Feuer und Hagel versichern lassen, sagt der Freund. Das mit dem Feuer verstehe ich ja. Aber wie willst du Hagel machen? War mir klar, dass Sie auf den tippen würden. Lag doch nah. Eben nicht, Herr Gebert. Ihr Mann hat als einziger von den dreien rational gehandelt. Er wusste vermutlich ganz genau, warum er damals Feuer legte oder gelegt haben soll. Wir suchen aber jemanden, der offenbar nur blindwütig oder lustvoll zerstören will. Der also irrational handelt. Der einigermaßen durchgeknallt sein muss. Wären wir damit nicht wieder beim rachsüchtigen, gerissenen Psychopathen angelangt? Selbst für solche Verallgemeinerungen ist es noch viel zu früh. Im Moment haben wir unser Nummer 2 festgebissen. Detlef Kleinlein. Honig im und Export. Ziemlich wohlhabend, ziemlich einflussreich, aber möglicherweise leicht ballerballer. Tanzt gern um brennende Holzstöße. Naja, was aber nicht strafbar ist. Herr Gebert, Sie denken immer noch wie ein Zögling von Brockmeier. Wir versuchen uns in einen bestimmten Mann praktisch hineinzuversetzen. Wo treibt er sich eigentlich rum, Ihr Herr Vorgesetzter? Rechts so. Ein kleines bisschen nach links. Ja, jetzt passt es. Sie geben ganz schön viel Geld für Altarschmuck aus, Herr Römer. Das können Sie laut sagen. Die Gärtnerei Feldwinter macht derzeit das Geschäft Ihres Lebens. Auch aus den Gründen Trost und Mahnung. Ich dachte, Sie wissen mittlerweile, wie den Leuten hier zumute ist. Ja, ich beginne es zu ahnen. Jeder verdächtigt jeden. Und für dieses generelle Misstrauen gibt es auch Gründe. Das habe ich aber nicht gesagt. Ja, Sie haben bisher überhaupt nicht viel gesagt, Herr Römer. Beschäftigen mich hier als Hilfsmessner, geben aber nur Andeutungen von sich, mit denen ich kaum etwas anfangen kann. Wollen Sie einen armen Landgeist Ihnen das Licht führen? Zwischen Ihren markanten Geheimratsecken arbeitet ein ziemlich wacher Verstand. Kann ich beinahe sehen. Im Übrigen werden Sie hier nicht als Hilfsmessner beschäftigt. Sie ersetzen nur Stefan Horst, meinen zuverlässigsten Helfer. Ja, ja, den heiligen Florian von Kleinstetten. St. Georg würde besser zu Stefan passen. Er kämpft nicht nur gegen das Feuer, sondern auch gegen einen Drachen. Einen unsichtbaren Drachen, nehme ich an. Könnte durchaus sein, dass Stefan den Drachen sieht. Wenn er in den Spiegel blickt. Auch. Aber nicht nur. Machen Sie sich etwa deshalb so große Sorgen um ihn? Na bitte, Herr Kommissar. Wusste ich doch, dass Sie irgendwann anfangen, mich zu verstehen. Wollen wir uns einen Moment setzen? Ja. Also, ich höre. Unehrlich, haben Sie angedeutet. Wenn ich so verstanden worden bin? Verschlossen, in sich gekehrt, grüblerisch. Das haben Sie nur wirklich über Stefan gesagt. Andererseits Herz und Seele der hiesigen Pfarrjugend. Als Gemeindesekretär beliebt wie kein anderer Rathausbeamter. Von seinen Feuerwehrkameraden geradezu verehrt. Von den Mädchen angehimmelt. Gibt es Mutmaßungen über seinen Erzeuger? Gibt es. Und er selbst weiß Bescheid? Tut mir leid. Selbst ein Protestant weiß vermutlich, welche Grenzen mir durch mein spezifisches Schweigegebot gezogen sind. Aber nochmals zurück zu meiner ersten Frage. Sie sind kaum eine halbe Stunde am Ort und schon interessieren Sie sich für Stefan. Warum? Gegenfrage. Warum geben Sie im Rahmen Ihrer Möglichkeiten so relativ bereitwillig Auskunft über ihn? Sagen wir, weil Sie der Einzige unter all den Polizisten am Ort sind, der fragen kann. Ihren beiden Kollegen im grünen Baum zum Beispiel würde ich nicht mal sagen, wie spät es ist, wenn unsere Kirchenglocke gerade 12 Uhr schlägt. Zeck und Rasko führen doch gar keine Vernehmung durch. Dafür habe ich mir erlaubt, die beiden Herren ein bisschen zu vernehmen. Und? Die Methode, die sie praktizieren, ist abscheulich. Sie versuchen, so etwas wie ein abstraktes Phantombild herzustellen. In diesen Rahmen soll dann ein lebendiger Mensch eingepasst werden. Verstehe. Ja, aber die beiden wurden in den USA ausgebildet. Da gilt diese Methode als sehr erfolgreich, vor allem bei der Suche nach Psychopathen. Psychopathen? Dass ich nicht lache. Sie glauben also... Was ich glaube, ist theologisch definiert, nicht kriminologisch. Kann ich noch einmal Ihre Uhr konsultieren? Ja, bitte. Oh, schon so spät. Ich muss... Danke für das Gespräch. Haben Sie den Grund, mir zu danken? Ich denke schon. Umso besser für uns beide. Ach so, Herr Pfarrer, können Sie mir noch sagen, wo ich den Leiter dieser ganzen Aktion finde? Polizeirat Walter. Ja. Sein Hauptquartier ist der Container mit den beiden Parabolantennen. Danke, werde ich noch schnell bei ihm reinschauen und dann meinen Assistenten abholen. Auf Wiedersehen, Herr Pfarrer. Adieu, Herr Kommissar. Pass doch auf, Armleuchter, Bekiffter! Ja, du mich auch! Das ist die Schirölle hier. Hat denn Ihr Besuch bei Zeck sich wenigstens gelohnt? In einer Hinsicht, ja. Nämlich? Über seine Methode wird mich mit Sicherheit kein Prüfer ausfragen, weil nämlich kaum einer wissen dürfte, was es mit diesem Profiling auf sich hat. Und wenn es doch einer tut, sagen Sie, es sei ganz normale Polizeiarbeit, aufgemotzt durch etwas affiges Fachchinesisch. Mögen die beiden nicht besonders weh? Aber Gebert, hören Sie mal. Es dürfte ja wohl selbst Ihnen bekannt sein, dass meine Toleranz keine Grenzen kennt. Halten Sie mal kurz an. Sehen Sie das Haus auf dem Hügel da oben? Ja, könnte ein Schloss sein. Ist es aber nicht. Nur eine sogenannte Erbförsterei. Ich wollte mir den Schuppen aus der Nähe anschauen, aber Polizeirat Walter hat dringend davon abgeraten. Und warum? Das Ding ist gesichert wie die Bundesbank. Bewegungsmelder an allen Ecken und Kanten. Braucht nur eine Katze vorbei zu huschen und schon bricht die Hölle los. Scheinwerfer, Blinklichter, Sirenen, weiß der Deibel was noch. Aha. Genau. Die haben tierische Angst, dieses Schmuckstück könnte ebenfalls abgefackelt werden. Frühes 18. Jahrhundert, sagt Walter. Das Innere allerdings total vergammelt. Weiter geht's. Erstmal ab ins Büro. Sie hatten recht, Herr Brockmeier. Hier, es war im Januar. Und es war in Kleinsteden. Geht eben nichts über ein gutes Gedächtnis. Ja, die Geschichte kam mir damals schon sehr merkwürdig vor. Ja, was soll da dann merkwürdig sein? Ein Besoffener stolpert im Wald herum, fällt in irgendein Gewässer, kriecht wieder raus und erfriert. Vermutet der zuständige Kollege. Was spricht dagegen? Der Kollege hat nicht berücksichtigt, dass dieser Januar der kälteste seit Jahren war. Ja, deswegen ist der Mann ja auch erflohen. Und vorher ins Wasser gefallen? Was meinen Sie? Sicher, im letzten Januar gab es weit und breit kein Gewässer, ob Teich, ob Bach, in das der Mann hätte hineinfallen können, weil alles massiv zugefroren war. Ja, aber seine Kleider sollen nun mal plättsteif gewesen sein, als man ihn fand. Ja, das ändert aber nichts an dem, was ich gesagt habe. Im Übrigen hat der Kollege noch etwas unberücksichtigt gelassen. Hier steht, der Tote sei Jagdaufseher gewesen. Ja und? Mensch, sein Mann kennt doch in seinem Wald jeden Weg und Steg, betrunken oder nicht. Und dann fällt er in einen Bach. Jetzt muss ich sagen, ein bisschen komisch ist das schon. Tut mir leid, Chef. Ich konnte den Polizei... Da steht er. Ich konnte den Polizeirat noch nicht erreichen. Sein Assi meinte, er sei vielleicht im grünen Baum, aber auch da Fehlanzeige. Ja, nur die Ruhe, Gilbert. Versuchen wir es eben später. Ja, Moment. Ich habe mich ein bisschen mit Ramona unterhalten. Sie hatten recht. Im Januar ist jemand erfroren aufgefunden worden. Das haben wir inzwischen schwarz auf weiß. Ja, wissen Sie auch schon, wer? Ein Jagdaufseher namens... Heinau. Theodor Heinau. Die Kleinstädtner zerreißen sich seit Jahren die Mäuler über ihn. Natürlich auch über seinen Unfall. Aber warum Jagdaufseher? Hier... Steht in den Fax. Herr Brunner behauptet, der Wald, in dem er gefunden wurde, habe ihm gehört. Und gewohnt hat Heinau, können Sie raten? Doch nicht etwa in der Erbförsterei. Sie hat ihm sogar auch gehört. Sie an. Und warum zerreißen sich die Leute das Maul über ihn? Als ich das gefragt habe, wurde Ramona ziemlich spitz. Wenn ich es genau wissen will, sagte sie, soll ich im Gemeindeamt anrufen. Ach, haben Sie? Ja, natürlich. Es gibt dort aber nur einen Mann, der meine Fragen beantworten dürfte. Und der liegt leider im Krankenhaus. Genauer auf der Erste-Hilfe-Station im Polizeicontainer. 1:04. Mit Brandverletzung. Für Sie. Reiner Zufall, Gilbert, reiner Zufall. Ja, wir müssen sofort nach Kleinstetten zurück. Könnte mich vielleicht auch mal jemand aufklären? Ja, gleich, Schürcher. Gilbert, Sie dürfen noch mal mit Ramona plaudern. Oh. Bringen Sie das Mädchen dazu, uns zwei Zimmer zu besorgen. Naja, das dürfte aber nicht ganz einfach sein. Ja, lassen Sie mir einen berühmten Charme spielen. Ist wichtig, los, ab ja, dafür. Okay. Unter dem Kruzifix habe ich auch noch nicht gearbeitet. Was wollen Sie, Gilbert? Dank unserem Quartiergeber sind wir da schon ein ganzes Stück vorangekommen. Der Pfarrer scheint tatsächlich ähnliche Überlegungen angestellt zu haben wie Sie. Ja. Da Herr Römer nicht an einen Psychopathen glaubt und Lateinisch kann, hat er sich wahrscheinlich gefragt, cui bono? Wem nützt oder wem schadet es, dass dieses oder jenes Haus abgefackelt wurde? Ja, wobei sich ergibt, dass Zeck und Rasko einen ihrer mutmaßlichen Verdächtigen eigentlich vergessen könnten. Ja, diesen feuertanzenden Honighändler hier, den hat es doch selbst getroffen. Ja, das muss aber nichts besagen. Nehmen Sie hier zum Beispiel das Anwesen am Fischgrund 3. Laut Beschreibung war das ein halb verfallenes, unbewohntes Gehöft. Hm. Der Fall könnte also genauso gut unter der Rubrik heiße Sanierung verbucht werden. Selbst wenn die Bude nicht versichert gewesen sein sollte, hat sie ja bis jetzt wenigstens teure Abbrucharbeiten erspart. Oder hier, Burgweg 7. Ja, herein. Guten Abend, die Herren. Haben Sie sich bereits etwas eingewöhnt bei mir? Ja, wir fühlen uns bestens untergebracht, Herr Römer. Nochmals vielen Dank, dass Sie uns aufgenommen haben. Ich sehe, Sie beschäftigen sich mit meinen Notizen. Wir versuchen gerade abzuschätzen, welches der Brandopfer den größten materiellen Schaden erlitten haben könnte. Halten Sie das für richtig? Sie etwa nicht? Schon. Aber über derlei Zahlen und Fakten kann Sie Polizeirat Walter weitaus genauer informieren als ich. Mich interessieren eher die Beziehungen zwischen einigen der Geschädigten. Hier, diesen hier zum Beispiel. Honighändler Kleinlein, ein Gastwirt namens Henkel, der pensionierte Regierungsrat Dr. Urban und der Fuhrunternehmer Stanner. Was verbindet die vier miteinander? Außer dem Umstand, dass Häuser abgefackelt wurden, die ihnen gehören. Sie sind eng befreundet und nicht gerade beliebt. So. Weiß Polizeirat Walter das auch? Ich habe es ihm gegenüber einmal angedeutet. Er kam aber nie darauf zurück. Sie halten es jedenfalls für bedeutungsvoll. Zumindest für erwähnenswert. Und wie denken Sie über den Brandfall Vordere Gasse Nummer 4? Das Haus hat der Mutter von Stefan Haus gehört. Liegt es nicht auf der Hand, wie man darüber denken sollte? Das könnte erklären, warum Stefan als Feuerwehrmann so viel zornigen Eifer an den Tag legt. Sehen Sie? Ach, mehr wollen Sie dazu nicht sagen. Herr Borgmeier, wir haben vereinbart keine Auskünfte über Personen von meiner Seite. Hinweise, ja? Auskünfte? Nein. Auch keine Auskünfte über Verstorbene. Von wem? Oh, Theodor Heinau. Erraten. Der erfrorene Jagdaufseher, Erbförster, was auch immer. Wie steht's mit dem, Herr Römer? Warum eigentlich nicht? Folgen Sie mir, meine Herren. Gern. Der hier ab und zu mal sauber macht, ist Stefan. Wo sind wir eigentlich? Wir befinden uns im Erbbegräbnis der Familie Heinau. Klingt edel, Erbförsterei, Erbbegräbnis. Die Heinau sind eine der ältesten hier ansässigen Familien. Ihr Stammbaum reicht zurück bis in die Zeit vom Dreißigjährigen Krieg. Mit Theodor, dem letzten Heinau, dürften sie allerdings ausgestorben sein. Was heißt dürften? Manche Leute halten es für möglich, dass irgendwann noch ein Abkömmling von ihm auftaucht. deutet auf etwas unordentliche Familienverhältnisse hin, was? Theodor war nicht verheiratet. Hat aber, wenn Sie mir diese Formulierung nachsehen wollen, seinen Samen ziemlich großzügig unter die Töchter des Landes verteilt. Als Theodor Heinau tot aufgefunden wurde, soll er betrunken gewesen sein. Voll bis unter den Haaransatz, wie der Gerichtsmediziner es ausgedrückt hat. Aber das war bei ihm nicht gerade ungewöhnlich. Theodor hat in seiner Jugend eine gute Figur gemacht. Sah blendend aus, hatte Charme. Später ist er vor den Augen der ganzen Gemeinde regelrecht verkommen. Hauste in der Erbförsterei und ließ niemanden an sich heran, außer gelegentlich ein paar sogenannte Kumpels. Deren Namen Sie uns vermutlich auch nicht nennen werden. So ist es. Aber weshalb interessieren Sie sich überhaupt für Heinau? Ich denke, Ihre Kollegen haben die Akte geschlossen. Nun, auch die Polizei irrt zuweilen. Theodor Heinau kann vor seinem Tod auf gar keinen Fall in einen Bach oder Teich gestürzt sein. Trotzdem wurde er mit steif gefrorenen Kleidern aufgefunden. Ah ja? Und wie erklären Sie sich diesen Widerspruch? Man könnte ihn mit Wasser übergossen und dann in die Kälte hinausgetrieben haben, betrunken wie er war. Warum sollte das jemand getan haben? Gegenfrage. Wer beerbt ihn? Ja, zunächst einmal der Fiskus. Dann die Gemeinde und schließlich, falls noch etwas übrig geblieben sein sollte, seine vielen Gläubiger. Die Erbfürsterei jedenfalls dürfte demnächst versteigert werden. Ebert? Hallo? Hallo, was machen Sie denn da? Alles klar, hier. Gerne. Das Gebäude selbst wird zwar niemand haben wollen, weil es nur Ärger und Kosten verursacht, aber der Grund ist ein ausgesprochenes Filetstück. Letzte Frage. Wann ist Stefan Horst wieder ansprechbar? Warum wollen Sie das ausgerechnet in diesem Zusammenhang wissen? Ach, das ist purer Zufall, dass ich gerade jetzt danach frage. Ich muss einfach an ein paar Unterlagen im Gemeindearchiv heran. Ach so. Ja. Wenn ich dafür sorge, dass Sie diese Unterlagen einsehen dürfen. Wären Sie denn bereit, Stefan noch ein paar Tage in Ruhe zu lassen? Selbstverständlich, Herr Pfarrer. Und die Sache mit Heinau, werden Sie danach gehen? Ja, das habe ich vor. Aus welchem Grund eigentlich? In meinem Beruf, lieber Herr Römer, finden sich die Gründe für das, was man so tut, manchmal erst hinterher. Klingt gruselig. Weiter gehen wir lieber nicht, Gilbert. Wegen der Bewegungsmelder. Deswegen sonst? Schade, ich hätte die Lichtorgel ganz gerne mal in Betrieb gesetzt. Sie ticken wohl nicht richtig. Walter zerreißt uns in der Luft, wenn wir ihr Unfug treiben. Warum haben Sie ihn nicht gebeten, die Melder für einen Moment mal abzuschalten? Das kann er doch von seinem Büro aus. Ja, der Gemeindevorsteher auch. Und sonst kann es niemand. Das Ding ist tatsächlich eine bessere Ruine. Von unten erkennt man das gar nicht, aber so im Mondlicht? Beinahe romantisch. Wahrscheinlich ist der Schuppen nur im Mondlicht romantisch. Beachten Sie lieber mal die Aussicht hier. Bei Tag muss die doch gigantisch sein. Da könnten Sie recht haben. Und gleich da hinten der Wald. Und weiter? Gebert, was hat uns beim gemeinsamen Köpfezerbrechen unterm Kruzifix am meisten beschäftigt? Die Frage, wer durch den Brand seines Hauses welchen Schaden erlitten hat. Genau. Oder wem es sogar recht gewesen sein könnte, dass er irgendeinen alten Kasten billig losgeworden ist. Solche Überlegungen beschäftigen auch unseren Quartiergeber. Und zwar aus Gründen, die er nicht preisgeben kann, aber doch ins Spiel bringen will. Ich habe sogar den Eindruck, er versucht uns ein bisschen zu manipulieren. Ein bisschen, Sie sind gut. Er möchte uns eindeutig dahin bringen, dass wir die Lage mit seinen Augen sehen. Vor allem aber eine ganz bestimmte Person. Ja, seinen Liebling Stefan Horst. Mit jedem dritten Satz, den er von sich gibt, werden wir auf den Knaben hingewiesen. Aber an ihn ranlassen will er uns partout nicht. Und dann seine merkwürdige Reaktion, als ich Stefan und Heinau in einem Atemzug genannt habe. Hat sie das veranlasst, hier heraufzusteigen? Ja, ein bisschen schon. Und jetzt? Laut Pfarrer Römer will diesen Kasten eigentlich niemand haben. Wohl aber... Den Grund, auf dem er steht. Allmählich geht mein Licht auf. Tja... Dann lassen Sie es mal leuchten in der Dunkelheit, die uns umgibt. Was könnte hier denn stehen statt einer besseren Ruine? Naja, alles vom Superlandhaus bis zum meinetwegen Hotel. Eben. Ach du einiger Strohsack, ist Ihnen klar, was Sie damit andeuten? Ich denke schon. Und vermutlich geht es dem Polizeirat ganz ähnlich wie mir. Weshalb sonst hätte er die Erbförsterei derart absichern lassen, Bewegungsmelder und den ganzen Kram. Naja, dann sollten wir Herrn Walter aber schleunigst besuchen. Ja, und uns außerdem dem Herrn Hauptkommissar Zeck zuwenden. Darf ich? Hereinspaziert, Herr Zeck. Immer nur frisch hereinspaziert. Ach, Herr Brockmeier, was... Ja, der Kollege Brockmeier war so freundlich, mir einen Besuch abzustatten. Wir konnten bereits ein sehr anregendes Gespräch miteinander führen, meinten dann aber, dass es vielleicht zielführender wäre, einen Spezialisten hinzuzubitten. Stehe zur Verfügung. Womit kann ich dienen? Und Sie könnten uns vielleicht bei der Erstellung eines Täterprofils zur Hand gehen, Herr Zeck. Wie bitte? Na, ich hoffe doch, mich deutlich genug ausgedrückt zu haben. Selbstverständlich, Herr Polizeirat. Wie schön. Darf ich dann bitten, Platz zu nehmen und mir weiterhin Ihr geneigtes Ohr zu leihen? Wenn ich etwas Dummes sagen sollte, bitte Kollege Brockmeier so freundlich sein, mich umgehend zu korrigieren. Also, eine männliche Person, die wir vorläufig X nennen wollen, hat gewisse Schwierigkeiten mit sich selbst. Um diesem Übel nun beizukommen, engagiert sich X in den unterschiedlichsten Aktivitäten. Und zwar jeweils in einer Weise, die man mit Fug bewundernswürdig nennen könnte. Und darüber hinaus ließe sich vermuten, der junge X sucht insgeheim oder unbewusst nach Vaterfiguren. Und Heureka, er findet sie auch. Sie sprechen im Plural? Ja, mit voller Absicht, Herr Zeck. X hat sich demnach mehr als nur eine Vaterfigur zugelegt. Wie soll das geschehen sein? Na, die eine bot sich ihm durch ihre Autorität und eine gewisse natürliche Väterlichkeit geradezu an. Die andere hingegen hat er sich eher angeeignet, und zwar aufgrund bestimmter Gerüchte. Allerdings dürfte diese zweite Vaterfigur weniger ihm eine Stütze gewesen sein, als vielmehr eher ihr. Guten Tag. Herein, junger Mann. Na, wo bleibt die Dame? Oh, Ramona kann jetzt nicht. Im grünen Baum ist Hochbetrieb. Ich habe sie aber gefragt... Keine Klarnamen, bitte. Der Mann, von dem wir sprechen, heißt einfach X. Wie? Ja, schon gut gehört. Sagen Sie einfach X. Ramona bestreitet gar nicht, dass sie mit ihm, also X, liiert ist. Aber manchmal würde sie ihn am liebsten in der Luft zerreißen. Etwa wegen des anderen Mannes, auf den Herr Brockmeier aufmerksam geworden ist? Genau dem. Ramona sagt, X hätte auf Teufel komm raus versucht, dem Burschen aus der Krise zu helfen. Na, Herr Zeck, warum denn so verdrossen? Sollte sich aus dem, was wir Ihnen hier apportieren, nicht ein prächtiges Täterprofil basteln lassen? Bis jetzt wurde noch nicht einmal angedeutet, welcher Straftat dieser X überhaupt beschuldigt werden soll. Na, dass wir keine besonders stabile Persönlichkeit beschreiben, können Sie aber guten Gewissens bestätigen, oder? Was besagt das schon? Die Welt ist voll von psychisch instabilen Persönlichkeiten. Oh ja. Ich verstehe, was Sie meinen, Herr Zeck. Wenn nun aber eine der erwähnten Vaterfiguren auf ziemlich dubiose Weise ums Leben gekommen wäre. Was dann? Dann wäre immerhin die Vermutung erlaubt, dieses Ereignis habe Herrn X derart erschüttert, dass er ausraste. Vereinfacht ausgedrückt, Herr Polizeirat. Ja. So sehr ausrastet, dass es ihm, obwohl er an sich ein gutartiger Mensch ist, in den Sinn kommen könnte, den Toten zu rächen? Was voraussetzen würde, dass er weiß, wer ihn auf dem Gewissen hat? Natürlich, natürlich. Und wenn X nun auch noch eine ganz bestimmte Beziehung zum Feuer hätte. Was für eine Art Beziehung? Na, er versteht ziemlich viel von Bränden, etwa von den Umständen, unter denen sie entstehen. Also vermutlich auch von Brandstiftung. Er übt Rache, indem er Feuer legt? Sie sind der Fachmann. Ist es vorstellbar? Ist es möglich? Eine realistische Annahme? Durchaus. Wir haben somit ein verwertbares Täterprofil? Ich würde sagen ja, wenn auch mit Vorbehalten. Ihre Vorbehalte seien Ihnen gegönnt, mein lieber Zeck, und zwar von ganzem Herzen. Ich komme gerade von Ramona. Was wird hier gespielt? Ich verstehe Sie, Herr Römer. Gebert und ich sind jetzt in Ihren Augen wahrscheinlich zwei Schlangen, die Sie am Busen genährt haben. Aber andererseits konnten wir auch verhindern, dass Stefan als Psychopath eingestuft wird. Und das wollten Sie doch erreichen, oder? Der Junge mag sich vielleicht in einer verworrenen Gemütslage befunden haben, als er anfing zu zündeln, aber keines seiner Motive war wirklich krankhaft. Und das sieht Polizeirat Walter jetzt auch so. Verworrene Gemütslage klingt immer noch wie verwirrter Geist. Zumindest in meinen Ohren. Dass er ein etwas delikates Verhältnis zu Theodor Heinau, sagen wir, aufgebaut hatte, ist doch richtig. Ich fürchte ja. Richtig auch, dass ihn dessen Tod und vor allem die Umstände, unter denen Heinau ums Leben kam, schwer getroffen haben. Dito? Nur weil er sich dem Mann auf eine ganz bestimmte Weise verbunden fühlte. Vermutlich ja. Und in erster Linie, weil er einen ähnlichen Verdacht legte wie auch Sie. Theodor Heinau wurde betrunken gemacht, was nicht schwer gewesen sein kann, und dann in die eisige Kälte hinausgejagt. Wie kam Herr Horst zu dieser Vermutung? Ich weiß nur, dass Stefan zu wissen glaubt, wer es getan oder wer zu dieser Tat angestiftet hat. Und? Hat er Ihnen die Namen genannt? Ich bin selber draufgekommen. Und Sie wären es auch, wenn Sie meine Notizen richtig interpretiert hätten. Welches Haus brannte als erstes? Welches Haus? Moment mal. Dieses halb zerfallene Gehöft im Fischgrund Nummer 3. Besitzer? Detlef Kleinlein, Honighändler. Welche folgten als nächstes? Sagen Sie es mir doch einfach. Ein Holzlager des Fuhrunternehmers Stanner, das nicht mehr bewohnte Elternhaus von Gastwirt Henkel und schließlich ein im Bau befindliches Fertighaus des pensionierten Oberregierungsrates Dr. Urban, der sich in Kleinstädten zur Ruhe setzen will. Diese vier Gebäude, alle unbewohnt, gehen meiner Überzeugung nach auf Stefans Konto. Keines sonst. Mit anderen Worten, er wollte... Was wollte er eigentlich? In diesen Vieren signalisieren, dass er sie für die Mörder von Theodor Heinau hält. Die Herren haben das auch durchaus so verstanden. Denn als nächstes brannte... Das Haus von Stefans Mutter, ja. Ja, das macht tatsächlich Sinn. Aber was ist dann mit den restlichen insgesamt 7 Häusern, die abgefackelt wurden? Liegt das nicht auf der Hand? Stefan wurde fast wahnsinnig, als er begriff, dass jemand, der offensichtlich Bescheid weiß, versuchte, ihn als Feuerteufel abzustempeln und damit von sich abzulenken, indem er weitere Gebäude in Brand steckte. Also ist das der eigentliche Grund für seine riskanten Einsätze bei der Brandbekämpfung? Mit Sicherheit. Was heißt, dass wir uns jetzt um die Herren Kleinlein, Henkel, Stanner und Dr. Urban kümmern müssen? Sie werden die Herren leider nicht vorfinden. Der Polizeirummel wurde Ihnen schon vor Wochen zu lästig. Deshalb haben Sie sich abgesetzt, alle 4. Was sagen Sie dazu? Zunächst vorsichtshalber mal gar nichts. Und Sie, Herr Pfarrer? Sie können im Gemeindearchiv alle Unterlagen einsehen, die Ihnen wichtig erscheinen. Gut, danke. Ach, hallo Gebert. Wie geht's Stefan Horst? Ich dachte, er sei vielleicht hier im Pfarrgarten. Was? Wie kommen Sie denn darauf? Ja, weder der Polizeiarzt noch Ramona haben die leiseste Ahnung, wo er stecken könnte. Sieh an. Herr Pfarrer? Ja? Haben Sie uns vielleicht noch etwas mitzuteilen? Ich fürchte, ich kann Ihnen nicht folgen, Herr Kommissar. Darf ich bitte noch mal Ihre Armbanduhr konsultieren? Bitte, der Himmel singt nicht mehr, der Herr Zeck. Also... Sagen Sie, warum haben Sie Zecks Vorschlag eigentlich so rundheraus abgelehnt? Stefan Horst zur Fahndung auszuschreiben? Ja. Na, weil ich wie Sie davon überzeugt bin, dass unser guter Pfarrer schon weiß, was er tut. Hm. Also, darauf, dass diese schöne, laue Nacht auch weiterhin ruhig bleibt. Prost! Sehr zum Wohl. Ein bisschen scheine ich Sie aber doch in Unruhe versetzt zu haben, nicht? Sie meinen mit Ihrer makabren Vermutung. Mhm. Und ob Sie das haben, Brockmeier, und ob. Meine Leute sind den ganzen Nachmittag in der Erbförsterei rumgekrochen und haben noch einmal sämtliche Sicherheitsvorkehrungen überprüft. Und jetzt, sagt unser Oberexperte, ist die Alarmanlage schärfer als ein Rasiermesser. Mein Vorschlag, trotzdem ein paar Männer dort oben zu postieren, hat ihn geradezu gekränkt, was mir freilich gar nichts hilft, denn alle paar Minuten muss ich ja zu dem Signallämpchen auf meinem Schreibtisch rüberschielen. Welches Signallämpchen, Herr Walter? Na, diesem roten Licht, das an... Ja, verdammt, und so genäht. Die Anlage ist ja abgeschaltet. Braucht man ja Alarm auslösen. Los. Ach, da ist mir jemand zuvor gekommen. Und da oben glänzt tatsächlich... Hallo? Gemeindeverwaltung! Was ist denn da? Keiner! Scheiße! Auf dem Schreibtisch des Vorstehers ist die gleiche Anlage wie auf meinem. Ich muss wissen, ob sie ein- oder ausgeschaltet ist. Klarer Fall, ich bin schon unterwegs. Morgen allerseits. Na, Herr Brockmeier, schlecht geschlafen? Sie sind ein bisschen blass um die Nase. Was man von Ihnen nicht sagen kann, Zack. Sie haben wahrscheinlich besten Gewissens an der Matratze gehorcht. Warum hätte ich nicht sollen? Mein Gewissen ist rein. Schließlich hat Zack den Polizeirat und Sie gewarnt. War doch klar, dass dieser Stefan Horst noch einmal zuschlagen würde, bevor er völlig enttarnt war. Meinen Sie? Hatte er Zugang zum Gemeindehaus? Ja oder nein? Hatte er. Konnte er also die Alarmanlage ausschalten? Ja oder nein? Ja, zum Teufel. Na bitte, was brauchen wir denn noch? Den Nachweis zum Beispiel, dass Stefan letzte Nacht überhaupt in Kleinstetten war. Was soll das jetzt heißen? Ach, warten Sie doch einfach, bis Pfarrer Römer hier ist. Der wird es Ihnen vermutlich schon sagen können. Die Herren brauche ich Ihnen ja nicht erst vorzustellen, Ramona. Weiß Gott nicht. Morgen. Morgen. Morgen. Also, gehen wir es an. Ramona wird so freundlich sein, den Herren mitzuteilen, was Sie auf Vorhaltung des Kollegen Brockmeier vor kurzem ihm und mir erzählt hat. Bitte, Fräulein Ramona. Vorhaltung? Was soll denn das sein? Fragen, Ramona. Ach so. Ja, der Kommissar wollte wissen, ob ich Kleinlein, Henkel, Stanner und Dr. Obern kenne. Habe ich gesagt, ja. Aber meine Lieblingsgäste sind sie gerade nicht. Kleinlein ist ein Spinner und ein Busengrabscher obendrein. Nee. Henkel meint, er verstehe mehr vom Servieren als ich, weil er 2 Dutzend oder so Würstchenbuden betreibt. Der Stanner pinkelt im Pissoir meistens daneben, wenn er blau ist. Und Dr. Urban sagt alle paar Minuten, ich als Jurist. Naja, was soll man machen? Die 4 haben bei uns ihren Stammtisch und Geld haben sie auch. Stammtisch also. Da die Herren nur von Ihnen bedient werden wollen, konnten Sie gelegentlich hören, wovon bei Ihren Sitzungen die Rede war. Ja, die haben eigentlich immer den gleichen Schluss runtergebetet. Wie man dieses Nest auf Zack bringen kann. Was alles her muss. Ein Waldbad am Hummelweiher, Tennisplätze, ein Golfplatz, eine super Disco, ein Hotel. Sowas eben. Naja, das Waldbad, das wird im Sommer eröffnet. Um Mitternacht, sagt Kleinlein, mit Feuerspringen. Die Disco, die wollen Henkel und Stanner betreiben und Dr. Urban berät sie natürlich als Jurist. Fiel bei diesen Gesprächen gelegentlich der Name Erbförsterei? Mehr als einmal. Aber dabei haben sie immer die Köpfe zusammengesteckt, sodass man nicht viel verstehen konnte. Wurde der Name Theodor Heinau erwähnt? Ja, ab und zu, ja. Einmal sagte Kleinlein, der Kerl ist so pleite. Mehr habe ich nicht mitgekriegt. Ramona, ich muss jetzt ein bisschen persönlich werden. Sie selbst mochten Theodor Heinau nicht. Naja, nicht besonders. Nee, am Anfang wenigstens. Der sah ja aus wie so ein... Ein Waldschrat? Genau. Und später? Nachdem Stefan anfing, sich um ihn zu kümmern, da wurde es besser. Er hat nicht mehr so viel gesoffen und ging auch mal unter die Dusche. Also mit der Zeit konnte man den Kerl direkt ertragen. Wie Stefan zu Heinau stand, das war Ihnen bekannt? Klar. Der Name hat ihn beeindruckt. Heinau. Das klang nach was. Horst dagegen... Na, so hieß nur seine Mutter. Dass er keinen Vater hat, das wissen alle. Stefan hätte also lieber Heinau geheißen. Er hat sogar geglaubt, dass er in Wirklichkeit Heinau heißen müsste. Naja, ich habe mir gesagt, warum soll er nicht ein bisschen spinnen dürfen, oder? Das ist doch wahr. Insofern, als die Liebe alles verzeiht, sicherlich, Ramona. Kann ich denn... Och, erfreuen Sie uns doch noch ein bisschen mit Ihrem Anblick. So. Als nächster wären dann Sie wohl dran, Kollege Brockmeier? Ja, ich gebe gleich weiter an Herrn Gebert. Er hat die Unterlagen aus dem Gemeindearchiv gejagert. Guten Morgen. Herr Römer, wie schön Sie zu sehen. Habe ich etwas versäumt? Nichts, was Ihnen nicht bekannt wäre. Wenn Sie bitte... Danke. Ja, Herr Gebert? Ja. Wir hören. Was die Herren am Stammtisch geäußert haben, dürfte wohl zutreffend gewesen sein, ist aber nicht mehr aktuell. Theodor Heinaus Finanzlage war zuletzt weit besser, als sie glaubten. Ach ja. Bis ungefähr Mitte vorletzten Jahres hatte er mehr Schulden als Haare auf dem Kopf, das stimmt. Doch dann muss jemand begonnen haben, sich um seine Angelegenheiten zu kümmern. Die Buchführung war plötzlich wieder in Ordnung. Er verdiente durch Holzeinschläge, durch zahlende Jagdgäste und ähnliche Sachen. Der eigentliche Hammer kommt aber erst. Was für ein Hammer? 2x350.000 Euro, Herr Polizeirat. Wie bitte? Sie haben richtig gehört. Die erste Tranche wurde ihm vom Landesamt für Denkmalschutz bewilligt. Eine zweite in gleicher Höhe sollte folgen, sobald die erste ausbezahlt war, diesmal aus Städtebauförderungsmitteln. Die Korrespondenz zu dem Vorgang füllt 5 Aktenordner. Donnerwetter, da muss sich jemand aber ganz schön ins Zeug gelegt haben. Allerdings, Herr Polizeirat, außerdem muss dieser jemand ein Kenner der Materie gewesen sein. Womit sein Name auch schon im Raum stünde. Stefan Horst, Gemeinderat. Eben richtig verstanden. 700.000 Euro? Ja, diese Summe hat Stefan insgesamt locker gemacht. 700.000 Euro? Hat er Ihnen das nie gesagt? Nein, Herr Walter. Stimmt das? Ja. Davon höre ich zum ersten Mal. Ist er nicht gut, Herr Römer? Herr Pfarrer! Was? Doch. Das heißt... Wenn Sie mich bitte entschuldigen würden. Meine Herren. Ui, da hat es aber schwer eingeschlagen. Sparen Sie sich Ihre Kommentare, Rasko. Herr Gebert, war das alles, was wir erfahren müssen? Nicht ganz. Kommt noch was. Bitte? Die ersten Zahlungen sollten ratenweise ab Anfang Februar erfolgen. Ab Anfang Februar. Gestorben ist der Heiner aber... Am 26. Januar. Oh, Herr Römer. Ich wollte Sie nur wissen lassen. Ja? Dass Stefan Horst sich seit gestern 16 Uhr bei meinem Kollegen Armbruster in der Nachbargemeinde aufhält und die ganze Nacht in dessen Haus verbracht hat. Herr Armbruster wird das bezeugen. Stefan und er sind bereits auf dem Weg hierher. Grüß Gott, ihr Herren. Zack, was sagen Sie jetzt? Stimmiges Täterprofil, ja. Aber leider kein dazu passender Täter. Zumindest nicht im Brandfall Erbförsterei. Wie wahr? Tja, Sie werden sich wohl umgehend wieder an Ihre schwere Arbeit machen müssen, meine Herren Profileure. Und wenn ich vielleicht eine unmaßgebliche Meinung äußern dürfte, darf ich? Ja, bitte. Stefan Horst sollte als Feuerteufel gebrandmarkt werden. Da gewissem Herrn zu Ohren gekommen sein dürfte, dass Ihr Freund gestern Nachmittag spurlos aus der Erste-Hilfe-Station verschwunden war, schlugen Sie wenige Stunden später zu. Die Gelegenheit bot sich ja geradezu an. Ein ohnehin in Verdacht geratener Mann setzt sich ab, die Erbförsterei brennt. Stefan? Ich fürchte ja. Er hat die ersten 4 Brände gelegt und die erwähnten Herren damit auf eine Idee gebracht. Sie fingen selbst an zu zünden. Ach, und brennen den halben Ort nieder. Einfach so. Na, was die Herren sich bei diesem Unternehmen gedacht haben, wird noch herauszufinden sein. Möglicherweise ließen sich ja nur Häuser abfackeln, die ohnehin nicht ihren Vorstellungen von einem schmuckeren Ortsbild entsprachen. Wer weiß. Ja, sicher scheint auf alle Fälle zu sein, dass die Erbförsterei in Rauch aufgehen musste, bevor sie restauriert werden konnte. Eine mit öffentlichen Mitteln restaurierte Erbförsterei wäre nie unter den Hammer gekommen. Oh Gott. Was ist denn, Ramona? Weiß das nicht auch. Was? Ich glaube, Ramona meint, dass Heinau möglicherweise sterben musste, weil Stefan ihm die 700.000 Euro verschafft hat. Stefans Briefwechsel mit den Behörden? Heinaus Todesurteil? Tja, man könnte es tatsächlich so sehen. Moment mal, hier können Sie nicht... Schon gut. Oh, Herr Polizeirat. Wir wollen nur sehen, was von der Erbförsterei übrig geblieben ist. Fahr mal mit der Planierraupe drüber und das ist ein Spitzenbauplatz. Hören Sie mal. Mir schlägt 8. Na und? 8 Uhr. Der Pfarrer erklärt den Belagerungszustand offenbar für beendet. Obwohl, triumphal wirkt das nicht gerade. Na, wie sollte es auch? Kann einem doch nur leid tun, dieser arme Teufel. Kämpft wie ein Löwe für Stefan Horst und der erwähnt ihm gegenüber nicht einmal die 700.000 Euro. Wogegen die Brandstifter sehr wohl von dem Geld gewusst haben müssen. Die Brandstifter und Heinaus Mörder. Mhm. Aber wir haben nur Stefan am Kantaken. Leider. Na, zum Glück konnte ihm der Pfarrer wenigstens für den letzten Brandanschlag ein Alibi verschaffen. In weiser Voraussicht, ja. Nachdem der Pfarrer begriffen hatte, was hier abläuft, schnappt er sich zunächst einmal zwei nichtsahnende Polizisten und versucht, sie auf seine Linie einzuschwören. Die beiden sollen verhindern, dass Stefan als Psychopath eingestuft wird. Das ist ihnen ja auch gelungen. Es genügte aber noch nicht. Natürlich nicht. Er musste Stefan außerdem zu Pfarrer Armbruster schicken. Rechtzeitig zu Pfarrer Armbruster schicken. Rechtzeitig. Bevor die Erbförsterei brannte. Dass sie dann tatsächlich abgefackelt wurde, hat Stefans Alibi erst wirklich wasserdicht gemacht. Er wollte damit andeuten, Pfarrer Römer habe gewusst, was geschehen würde? Sagen wir, er hat das, was geschah, für möglich gehalten. Und den Brand dann billigend in Kauf genommen. Was wollen Sie? Er hat doch nur mit den Köpfen der Täter gedacht. Anstelle von Zeck und Rasko. Das wird ja immer besser. Römer ahnt, dass die Kerle losschlagen werden, wenn Stefan verschwindet. Soll ich das so verstehen? Den Kerlen blieb gar nichts anderes übrig, bedenken Sie doch. Die Erbförsterei ist noch nicht zerstört. Die Gelder zu ihrer Restaurierung stehen theoretisch nach wie vor bereit. Aber der angebliche Feuerteufel, hinter dem sie sich verstecken wollen, hat eine Fliege gemacht. Ja, die Burschen mussten einfach aktiv werden, bevor alle Welt erfuhr, dass Stefan überhaupt nicht mehr in Kleinstädten ist. Das zumindest könnte Römer sich so ausgerechnet haben. Aber wenn es tatsächlich der Fall sein sollte, hätte er den Anschlag auf die Erbförsterei sogar provoziert, und zwar ganz bewusst provoziert. Ja, zur Not ließe sich das wohl so sehen. Muss nur noch jemand beweisen, dass es auch zutrifft. Tja. Ja, wir haben doch unsere zwei auf verzwickte Fälle spezialisierten Kollegen. Da sollen doch Zeck und Rasko ihre Profile schärfen und Kleinlein und Konsorten überführen. Da haben Sie völlig recht, Gilbert. Genügend Hinweise haben wir ihn ja hinterlassen. Mhm. Und Pfarrer Römer? Ja. Ich frage mich, wie viele Leute durchschauen eigentlich bis jetzt die gut gemeinten, aber nicht ganz zu Ende durchdachten Manöver des Herrn Römer? Na, Sie, Herr Gebert und ich, also drei Leute. Und er selbst und... Oh, Sie meinen... Ja, ich meine, Herr Polizeirat, warum sollen wir noch mehr glühende Kohlen auf seinem Haupte versammeln? Feuer, Eis und Mord von Gerhard Herrn. Es sprachen Brockmeier Thomas Anzenhofer, Gebert Herbert Schäfer, Pfarrer Thomas Meinhardt, Polizeirat Walter Charles Wirz, Schilcher Thomas Lang, Zeck Daniel Berger, Rasko Vittorio Alfieri, Ramona Claudia Mischke und Polizistin Isabella Archan. Technische Realisation Günter Kasper. Regieassistenz Moritz A. Berg. Regie Burkhard Ax. Eine Produktion des Westdeutschen Rundfunks Köln 2002. Dramaturgie Thomas Leutzbach.